bin ich gut drauf, zieh mich schick an, setzen Hut auf. Rolex kriegt man, seh ich gut aus, hol mir den Kick, den ich absolut brauch. Yeah, wieder mein Solo-Ausritt in dem Pose-Outfit. Mach ich's mir nett, mach mich Brettfett drauf. Shit, Pose, die Beute mit Pose ausschütt. Komm in den Club, genieß den Ausblick. Die Worte schmuck und die ist auch schick. Ich sing nur Hook, bei der jeder austickt. Meine Frau guckt krass, wenn sie's rauskriegt. Egal, mal ein Ausgang, muss auch mal drin sein. Bin kein Hausmann, brauch unbedingt einen Drink, der taugt dran. An die Bar, ich laber eine Frau an. Zu Hause sitzt die Frau mit Kids. Im Augenblick bekämpfe ich den Wunsch, der jeder sehen kann, in meinen Augen blitzt. Alter, krasse Wort, sie sagt, lass es aus und es heißt darauf loszulegen. Ich muss Zeit gewinnen, bestellt weiter Drinks. Sie ist nicht mein Ding, versuch ich mir einzureden. Lächerlich, ich becher mich weg, mag ihn verhauen raus, was in deinen Fässern steckt. Ich saug aus, weil es mich vergessen lässt. Meine Gedanken sind besessen von Sex. Sie belocken sie noch am Mann, doch ich bin besoffen, schiele sie an. Kurz darauf liegt mein Kopf neben der Toilette, hätte nie gerettet, das Kotzen meine Ehre rettet. Same, but if you wanna ruin my life, say what you wanna tell my wife.